Im Zusammenhang mit der Veranstaltung des großen gesamtnationalen Einheitstreffens zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas richtete das nördliche Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel einen offenen Brief an die südkoreanischen Regierungsbeamten einschließlich des Leiters des Sekretariats und des Abteilungsleiters für Staatssicherheit im Blauen Haus und des Premierministers, die Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten Südkoreas.